Deutschlandfunk Soundcheck. Und zwar den zweiten Teil des Soundchecks, den zweiten Teil von Jenseits von James Brown, 3 Jahrzehnte Funky Music am Mikrofon Knut Benzner. Guten Abend. Und die zweite Stunde wird ein wenig anders aussehen, beziehungsweise wird sich ein wenig anders anhören als die erste, denn in der zweiten Stunde gibt es bis auf einen einzigen Titel nur Live-Aufnahmen. Hier ist der erste Earth, Wind & Fire. Mr. Don Myrick on the alto horn. He plays so beautiful, don't you agree? He said, it's all about love. It's all about love, oh baby. It's love. Ooh, it's all about love. Check this out. Reasons, Earth, Wind and Fire von dem Doppelalbum, und das ist in der Tat eine LP gewesen, eben von dem Doppelalbum Gratitude aus dem Jahr 1975. Wenn Sie Nachrichtenhörer sind, dann hören Sie den folgenden Musiker fast jeden Abend, wenn Sie zwei andere Programme des öffentlich-rechtlichen Radios hören, denn der nächste Interpret, er ist ein Sänger und ein Pianospieler. Er spielte mit Vorliebe das Fender Rhodes. Er hat eine Melodie geschrieben, die nach wie vor die Erkennungsmelodie einer allabendlichen Nachrichtensendung ist. Ramsey Lewis heißt der Mann. Und er hat ein Jahr vor dieser erwähnten Doppel-LP von Earth, Wind and Fire, Gratitude, 1975, also im Jahr 1974, eine LP herausgebracht, die nannte er Sun Goddess. Sun Goddess ist ein Song von Earth, Wind and Fire gewesen, geschrieben auch von, von Morris White natürlich. Und diesen Song hat Ramsey Lewis eingespielt und ist dabei unterstützt worden von einigen Musikern, wiederum von Earth, Wind and Fire, unter anderem auch von Maurice White. Ramsey Lewis also mit einem Song von Earth, Wind and Fire, mit einem der Songs von Earth, Wind and Fire, Sun Goddess. Deutschlandfunk. Ramsey Lewis, Sun Goddess, ein Stück von ihm aus dem Jahr 1974. Ramsey Lewis ist eigentlich Jazzmusiker gewesen. Und so wie er nämlich Funk gemacht haben, haben das in dieser Zeit viele, viele andere Jazzmusiker. Herbie Hancock, Miles Davis, Marcus Miller, George Duke, Stanley Clarke und Michael und Randy Brecker. Hier ist wieder jemand, der einen Soul-Hintergrund hatte deshalb, weil auch er verstorben ist vor einigen Jahren, Curtis Mayfield. Curtis Mayfield mit einer Live-Aufnahme, Mighty Mighty Spade and Whitey. Now, ladies and gentlemen, the bitter end is proud to present Curtis Mayfield. Thank you. don't need no music, 'cause we got tumba. We don't need no music, we got conga. We don't need no music, we got tumba. We don't need no music, we got soul. We don't need no music, we got soul. Welcome to the second show. Such a song, thank you. Mighty, mighty show. Das war eine weiße Funkband, eine weiße Funkband aus, wo kommen Sie? Aus Oakland, Kalifornien, also gegenüber von San Francisco. Und sie hießen, beziehungsweise sie heißen, denn sie gibt es immer noch, und sie waren vor 2 Wochen auf Tournee in der Bundesrepublik, Tower of Power. We Came to Play, der Titelsong des gleichnamigen Albums. Wir bleiben bei einer weißen Funkband. Sie kamen, in dem Fall stimmt, kamen, weil die gibt es nicht mehr. Sie kamen aus Schottland und sie trugen das Weiß, also White, sogar im Namen. Die Average White Band, also die vornehmlich weiße Band. Und das waren 6 Männer, die tatsächlich alle weiß waren. Der bekannteste, Steve Roney. Der Schlagzeuger spielte unter anderem nach der Average White Band bei Eric Clapton, und ein anderer, Hemi Stewart, der Gitarrist, der versank im Drogensumpf. Die Average White Band hat vor einigen Jahren, 1976, also vor fast 20 Jahren, ein Doppel-Live-Album gemacht. Das hieß Person to Person, und auf diesem Doppel-Live-Album, da ist wohl ihre bekannteste Nummer vertreten gewesen, sehr, sehr lang, 18 Minuten, und die heißt Pick Up the Pieces, die Average White Band. Thank you.

Pick up the Pieces, die Average White Band aus Schottland mit einer Live-Aufnahme aus dem Jahr, was habe ich vorhin gesagt, 1976, 18 Minuten lang, diese Live-Version von Pick up the Pieces mit Schlagzeug-Solo und mit diversen Möglichkeiten der Bandmitglieder, ihre Fähigkeiten auf ihren Instrumenten zu zeigen. Der letzte Sänger für heute Abend, das ist ein mehr oder weniger völlig unbekannter. Er heißt Jess Roden, ich glaube aus Birmingham, also aus England. Und er hatte nie Erfolg, eigentlich bis heute nicht. Er war Rocksänger, er war Pubsänger, er war Bluesclubsänger. Er sang Songs von Willie Dixon, Buddy Guy und Joe Tex, was man also so macht, um sich ein wenig Geld zu verdienen und über die Runden zu kommen. Und wenn er Glück hatte, wenn er einen guten Abend hatte, dann klang er so wie Donny Hathaway, beziehungsweise die Stücke waren dann in dem Stil von Donny Hathaway arrangiert. Unter anderem auf Jess Rodens oder Jess Rodens Band, Live-LP aus dem Jahr 1976, aufgenommen in Birmingham in der Town Hall. Und diese LP, die hieß damals Blowin', die Jess Roden Band, also mit dem letzten Song von heute Abend, mit ein wenig Funkmusik, jenseits von James Brown. Der Song, den Jess Roden und seine Band gleich singen, der heißt In a Circle. Tschüss. Just doing what comes.